Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, wir danken dir. For who you are. Für wer du bist. Thank you for the Holy Spirit that's here this morning. Danke für den Heiligen Geist, der heute Morgen hier ist. And thank you that you are always present. Und danke, dass du immer gegenwärtig bist. To touch us in some way. Und dass du uns immer anfasst oder berührst. And we do pray for people again who have serious issues this morning. Und wir beten für Menschen, die wirklich ernstzunehmende Probleme haben. Lord Jesus, you are the same yesterday, today and forever. Jesus Christus, du bist dasselbe gestern, heute und für immer. And we pray for miracles. Und wir beten für Wunder. By grace. Durch die Gnade. Miracles of the heart. Wunder im Herzen. Of the soul. Der Seele. Of the mind. Des Verstandes. Of the body. Und des Körpers. Of finances. Der Finanzen. Miracles in relationships. Und Wunder in der Beziehung. In every other area of life. Und in jedem anderen Bereich des Lebens. Visas and Visas, political situations, politische Situationen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise the Lord. Preist den Herrn. God has a dream. Gott hat einen Traum. And we're part of it. Und wir sind Teil davon. His dream was to have a family. Sein Traum war es, eine Familie zu haben. So that he could express all of his fullness. Dass er seine ganze Fülle ausdrücken kann within the Trinity, in der Dreieinigkeit to a family, der Familie gegenüber. And we are that family. Und wir sind diese Familie. He created the heavens and the earth, er hat die Himmel und die Erde geschaffen and all of history, und die ganze Geschichte, he initiated, die er initiiert hat, gestartet the hat. Nations were his idea, die Völker waren seine Idee, to raise up a Messiah, den Messias hervorzubringen, to bring us into a living relationship with himself, und uns in eine lebendige Beziehung mit ihm selbst zu bringen, to give us his own righteousness, uns seine eigene Gerechtigkeit zu geben, through the death of Messiah, durch den Tod des Messias. And what a plan, what a dream. Was für ein Plan und was für ein Traum. When I received Christ when I was 18, als ich Jesus Christus mit 18 Jahren angenommen habe, I had never heard of salvation by grace. Habe ich noch nie von der Erlösung oder Rettung durch die Gnade gehört. My heart exploded. Und mein Herz ist förmlich explodiert. When I found out that heaven was a gift from God. Als ich herausgefunden habe, dass der Himmel ein Geschenk Gottes ist. And suddenly I was living before an open heaven. Und auf einmal habe ich vor einem offenen Himmel gelebt. My heart was dreaming. Mein Herz hat begonnen zu träumen. My first dream was to be a disciple. Mein erster Traum war, ein Jünger zu sein. Every time I read the word disciple in the Bible, I just wanted to be a disciple. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Jünger in der Bibel gelesen habe, da wollte ich unbedingt ein Jünger sein. When I read about Peter and James and these guys and Andrew, als ich über Petrus, Jakobus und Andreas gelesen habe, I just got goosebumps. Da habe ich Gänsehaut bekommen. I just thought, I want to be a disciple. Und habe mir gedacht, ich will so ein Jünger sein. I want to follow Jesus no matter what. Ich möchte Jesus folgen, egal um welchen Preis. I want to be radical. Ich möchte radikal sein. I have one life, ich habe dieses eine Leben. And I want to give it to God. Und das möchte ich Gott geben. I just want to follow God wherever he would lead me. Und ich möchte Gott folgen, egal wo er mich hinführt. And that was my dream. Und das war mein Traum. I had no idea where it would take me. Ich hatte keine Ahnung, wo er mich hinbringen würde. When I went to Bible school, als ich in die Bibelschule gegangen bin, I actually didn't want to go to Bible school. Da wollte ich eigentlich nicht in die Bibelschule gehen. My friends were going to Bible school. Aber meine Freunde gingen dorthin. I thought, what will I do? Und ich habe mich gefragt, was mache ich dann? I might as well go with them. Und ich habe gedacht, okay, gehe ich halt mit ihnen mit. So when we were signing up for why are you coming to Bible school? Und als wir uns da eintragen mussten, und warum kommst du in die Bibelschule? My friend wrote, pastor, want to be a pastor. Hat mein Freund geschrieben, ich will einmal ein Pastor sein. I think both of them said that. Ich glaube, beide Freunde haben das and mir I gesagt. Didn't put anything, and then it said missionary, and I said no. Und ich habe nichts eingetragen. Dann kam dieser Punkt Missionar sein. Ich habe gesagt nein. It said other, and I said I didn't know what to put. I don't know why I'm here. Und dann stand noch andere Gründe, und ich wusste nicht, was ich reinschreiben soll. I just know I want to know the Bible a little bit better, and maybe I'll stay for one semester. Und ich habe dann gedacht, ich möchte die Bibel einfach besser kennen, und vielleicht bleibe ich für ein Semester. Then Bill, who is here this morning, where's Bill? He's und Bill, der heute Morgen hier ist. Bill was my boss. Bill war mein Chef. I was working, we were building houses. Wir haben zusammen Häuser gebaut. Which was probably one of the greatest things that ever happened to me. Das wirklich eines der großartigsten Dinge war, die mir jemals passiert sind. When I became a Christian, I had no friends. Als ich Christ wurde, hatte ich keine Freunde. And well, I had a lot of friends, and then I became a Christian. Beziehungsweise ich hatte viele Freunde, aber als ich Christ wurde. Because I was so filled with with a new understanding and a new perspective of everything. Weil ich so gefüllt war mit einem neuen Verständnis, einer neuen Perspektive über alles. I was sharing Christ with everybody. Habe ich jedem über Christus erzählt. And they were getting sick of it. Und die wurden schon richtig krank, denen wurde schon schlecht davon. And then I remember getting on my knees. Und dann erinnere ich mich, als ich auf meine Knie gefallen bin. In November of 1976. In November von 1976. Next to my bed. Neben meinem Bett. And I said, Lord, is there something wrong? Und ich habe gefragt, Herr, ist da irgendwas falsch? I really sense there's something wrong. Ich habe wirklich dieses Gefühl, dass da etwas falsch rennt. And he spoke to my heart. Und er hat zu meinem Herz gesprochen. And he says, it's your friends. Und er hat gesagt, das sind deine Freunde. These are not the friends I want for you. Das sind nicht die Freunde, die ich für dich haben will. You've told them all about Christ. Du hast ihnen allen über Christus erzählt. And I literally, as an 18-year-old boy, started to cry. Und wortwörtlich, als 18-jähriger Junge habe ich begonnen zu weinen. I said, Lord, thy will be done. Und ich habe gesagt, Herr, dein Wille geschehe. I want to follow your plan. Ich möchte deinem Plan folgen. And I said, I cannot give these friends up. Und habe gesagt, ich kann diese Freunde nicht aufgeben. I've known them all since we were in kindergarten. Ich kenne die alle schon, seitdem wir im Kindergarten waren. But I'll make a deal. Aber ich schlage dir ein Geschäft vor. I will not call them. Ich werde sie nicht mehr anrufen. I will wait till they call me. Ich werde darauf warten, dass sie mich anrufen. Only one more friend called me. Und nur ein einziger Freund hat mich jemals wieder angerufen. And that was it. Und das war's. One time. Einmal. And then I was on my own. Dann war ich ganz alleine. And by January I was sitting with my dog. Im Jänner bin ich zusammen mit meinem Hund gesessen. My German Shepherd. Meinem deutschen Schäferhund. His name was Duke. Sein Name war Duke. He's a nasty dog. Er war ein schlimmer Hund. Not for me, but for also others. Nicht für mich, aber für andere gegenüber. And I didn't have a friend in the world. Und hatte keinen einzigen Freund in der Welt. And my mother said to me, und meine Mutter hat mir gesagt, what are you going to do? You have no friends. Was willst du machen? Du hast keinen einzigen Freund. I just remember petting my dog and I thought, I have a friend right here. Und ich habe meinen Hund gestreichelt und mir gedacht, ich habe meinen Freund direkt hier neben mir. And then I got a phone call from Bill. Und dann habe ich einen Telefonanruf von Bill bekommen. And Bill said, hey Bobby. Und Bill hat gesagt, hey Bobby, wanna come to a Bible study? Willst du zu unserer Bibelrunde kommen? I thought, no, I don't want to. Nein, eigentlich nicht. They're so boring. Das ist immer so langweilig. It's only old people there. Es sind nur alte Menschen dort. Nothing against old people, but you know. Also ich habe mir gedacht, das sind alte Menschen. Nothing, also, nichts gegen alte Menschen. But, you know, but I'm 18 years old. Aber ich bin 18 Jahre alt. You know. I'm 18 years old. Also ihr kennt, wisst schon Bescheid, ich war 18 Jahre alt. And he said, I said, no, I don't want to come. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht kommen. And he said, well, there's 1,000 girls there. Und er hat gesagt, da sind 1,000 junge Frauen dort. I said, okay. Ich habe gesagt, okay. I went. Ich bin dort hingegangen. And the first person I met, her und die erste Person, die ich dort kennengelernt habe, her name was Mary Kim. Und ihr Name war Mary Kim. 4 years later, we'd get married. 4 Jahre später haben wir geheiratet. And God's plan was unfolding. Und Gottes Plan hat sich langsam ausgebreitet. I had no idea where I was going. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehen würde. But I had a dream. Aber ich hatte diesen Traum, that I would walk in the purpose of God, whatever it was. Dass ich Gottes Zweck folgen werde, egal wie er ausschaut. When after we got married in 1981, nachdem wir geheiratet haben 1981, Mary's mother wanted us to go overseas just to be together. Hat Marys Mutter vorgeschlagen, dass wir nach Übersee reisen, einfach nur, dass wir Zeit zusammen haben. She paid for our trip and we came to Europe, right? Und sie hat uns diese Reise bezahlt und wir sind nach Europa gegangen. 1982. And so we traveled around. Und so sind wir herumgereist. And when we were in Vienna. Und als wir in Wien waren. No, that was before that. I came to Europe in 1978 and 79. Ich bin nach Europa gekommen in 1978 und 1979. And when I was here with Mary, und als ich dann hier war mit der Mary, we were on the Kärntnerstraße, waren wir auf der Kärntnerstraße, watching some evangelism, und haben bei einer Evangelisation zugesehen. And I remember walking away from the Kärntnerstraße, und ich erinnere mich, dass ich dann weggegangen bin von der Kärntnerstraße, and I said, Lord, thank you for bringing me here, und habe gesagt, Gott, danke, dass du mich hergebracht hast, to show me that I will never be a missionary. Um mir zu zeigen, dass ich niemals ein Missionar sein werde. I could never, ever do this. I weil ich könnte even, sowas niemals this niemals machen. Is like so crazy, das ist so verrückt. To come out here and to just openly proclaim the gospel to people you don't know. Da hinauszugehen und das Evangelium öffentlich zu verkündigen zu Leuten, die du gar nicht kennst. Und ich hatte noch keine Ahnung, dass wir das noch tausende Male machen werden in den nächsten paar Jahren. But I had a dream, aber ich hatte diesen Traum, to follow the will of God, whatever it was, dass ich dem Willen Gottes folgen werde, egal wie er aussieht. His plan was that I would marry Mary. Sein Plan war, dass ich die Mary heiraten werde. I like that plan. That was good. Und das war ein toller Plan. Seek ye first the kingdom and he will add all things to you. Also suche zuerst das Königreich und er wird da alles andere hinzufügen. The whole story of how we got married would take all the service, you know. Und die Geschichte, wie wir geheiratet haben, das würde den ganzen Gottesdienst andauern. It's just the whole story of miracles. Das ist eine ganze Geschichte voller Wunder. But all of us have dreams. Aber jeder von uns hat einen Traum. Sometimes our dreams are too specific. Manchmal sind unsere Träume zu spezifisch. We dream about something too. There's something in my heart, but I don't quite understand it. Das ist manchmal etwas in meinem Herzen und ich verstehe das noch nicht. And we get indications from the Holy Spirit. Und wir bekommen manchmal so Eindrücke vom Heiligen Geist. And we begin to fill in all the blanks too quickly. Und wir beginnen diese ganzen Leerfelder zu schnell auszufüllen. And we get a wrong picture. Und dann bekommen wir ein falsches Bild heraus. So what I've learned is don't connect all the dots too quickly. Und was ich gelernt habe, ist, dass du diese ganzen Punkte noch nicht zu schnell verbinden darfst. You don't really know why God is putting those implications and indications in your heart. Und du weißt nicht genau, warum Gott dir immer wieder diese kleinen Eindrücke gibt oder diese kleinen Hinweise gibt. It's definitely coming from him, but it will be revealed as you go along. Es kommt auf alle Fälle von ihm, aber es wird offenbart, während du vorangehst. For me, I began to prepare. Für mich hat das bedeutet, dass ich mich vorbereitet habe. I remember graduating Bible school. Ich erinnere mich daran, wie ich die Bibelschule abgeschlossen habe. And actually not being able to recite one Bible verse. Aber ich konnte noch nicht mal einen einzigen Vers zitieren. I knew where all the verse, a lot of verses were. Ich wusste schon, wo die Verse standen. But I had a difficult time in English. Aber mir ist, also ich hatte oft Probleme im Englisch. That was my worst subject in school. Das war mein schlechtestes Fach in der Schule. It was also my German was my worst subject here. Genauso wie im Deutsch das schlimmste Schulfach für mich hier ist. I don't even know English. Now I got to learn German. Also ich kann noch nicht einmal Englisch und jetzt soll ich Deutsch lernen. I'm always asking my wife, how do you spell this word in English? Und ich habe eine Frau immer wieder gefragt, wie schreibt man dieses Wort auf Englisch? But God has a plan. Aber Gott hat einen Plan. God has a dream. Und Gott hat einen Traum. We are all part of it. Und wir sind alle Teil davon. Holy Spirit is indicating and constantly speaking to our hearts. Und der Heilige Geist gibt uns immer Hinweise und spricht die ganze Zeit zu unserem Herzen. There is an open heaven. Es gibt einen offenen Himmel. It's like breathing fresh air. Es ist so, wie wenn man frische Luft atmet. Let's look at a few verses, starting with slide one. Gehen wir ein paar Verse durch. These are some great verses that very much encouraged me. Das sind großartige Verse, die mich sehr ermutigt haben. Proverbs 29:18. Sprüche 29:18. Where there is no vision, the people are unrestrained or the people perish. Wenn kein Gesicht oder Vision da ist, wird ein Volk zügellos. But happy is he who keeps the law. Aber glückselig ist es, wenn es das Gesetz beobachtet. Psalm 1:3. Meditate on the word. Meditiere über das Wort day and night, Tag und Nacht. And you will be like a tree planted by the rivers of water. Und du wirst sein wie ein Baum, der gepflanzt ist bei den Wasserbächen. So I began to memorize Bible verses in the also car. Also ich begann Bibelverse im Auto auswendig zu lernen. It was the most difficult thing I'd ever done. Das war das Schwierigste, was ich jemals gemacht habe. But soon it became like a nice game. Aber irgendwann wurde es zu einem schönen Spiel. And then I started memorizing them in German. Und dann habe ich begonnen, sie auf Deutsch auswendig zu lernen. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Mehr nix. Der Lord ist mein Shepherd, sorry. Yeah, just let me do it my own. You don't have to translate into German. Der Herr ist mein Hirte. Der Lord ist mein Shepherd. Mir wird's nichts mangeln. He will provide everything. You don't have to, just let me do it in German. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Weidet mich auf grünen Auen. That's all I know. No. I'm just here. Führt mich zu stillen Wasser. Quickt meine Seele. Leitet mich in Faden der Gerechtigkeit seines Namens willen. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unglück, kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest für mich einen Tisch angesichts meiner Feinde. Güte und Gnade werden mich folgen alle Tage meines Lebens. Oh ja, du fühlst meine Becke. Du salbst mein Haupt mit Öl. Mein Becker fließt über. Nur Gnade und Barmherzigkeit oder Güte und Gnade werden mich folgen alle Tage meines Lebens. Right. No, und ich werde wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. Immer da. And you know, when you memorize verses, wenn du Verse auswendig lernst, you chew them, you think about them. Dann kaust du sie, du denkst die ganze Zeit an sie. And somehow they move from your head to your heart. Und sie bewegen sich langsam von deinem Gehirn in dein Herz. Just meditate on them day and night. Meditate on them. Aber meditiere über sie Tag und Nacht, kau sie durch. Psalm 23:1, the Lord is my shepherd. Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. I've chewed on that verse and chewed on it and chewed on it. Ich habe diesen Vers durchgekaut und durchgekaut. I've gone to sleep, I've woken up with it. Ich bin damit schlafen gegangen, ich bin damit aufgewacht. It's given me comfort. Er schenkt mir Trost. Through all the valleys. Durch all die Täler. There's been so many valleys on this journey. Es gab so viele Täler auf dieser Reise. And what I've learned is that when we walk in our dream, was ich gelernt habe, ist, wenn wir in unserem Traum folgen, we are not taking the easy way. Dann nehmen wir nicht den leichten Weg. The way that God is leading us, den Weg, den Gott uns führt, it's not the easy way, ist nicht der leichte Weg, but it's the fulfilling way. Aber es ist der erfüllende Weg. It's the way that when we look, when we look back, es ist der Weg, wenn wir einmal zurückschauen, we will be very thankful that we follow the Lord. Dann werden wir sehr dankbar sein, dass wir dem Herrn gefolgt sind. Because it's the way of blessing. Weil es ist der Weg des Segens. Not just for us, but for others. Nicht nur für uns, sondern auch für andere. The Calvary Road. Der Weg nach Golgatha. Jesus walked the Calvary Road. It was the way of blessing for billions of people. Den Weg, den Jesus gegangen ist, rauf nach Golgatha, das war der Weg, der einen Segen für Millionen oder Milliarden von Menschen gebracht hat. Let's go to slide 2. A vision without a plan is just a dream. Eine Vision ohne Plan ist einfach nur ein Traum. A plan without a vision is just drudgery. Ein Plan ohne Vision ist einfach nur mühsame Arbeit. But a vision with a plan can change the world. Aber eine Vision mit einem Plan kann die ganze Welt verändern. I have a lot of dreams. Ich habe viele Träume. Some of them I actually didn't even imagine would ever come true. Von manchen habe ich mir nie vorstellen können, dass sie jemals wahr werden. My first dream was to be a missionary someday. Mein erster Traum war, eines Tages Missionar zu sein, irgendwann einmal. But I felt so inadequate. Aber ich fühlte mich so nicht passend dafür. So unpassend that I dafür. Planned to be a missionary when I retired at 65. Dass ich mir vorgenommen habe, ein Missionar zu werden, wenn ich in den Ruhestand gehe mit 65. And I thought, I could prepare 45 years. Und ich habe mir gedacht, ich könnte mich 45 Jahre lang vorbereiten. And I'll probably be ready. Und dann wäre ich vielleicht bereit. So I began preparing. Und so habe ich begonnen, mich vorzubereiten. That's why I was memorizing the Bible. Deswegen habe ich begonnen, die Bibel auswendig and zu lernen. To my own surprise, und zu meiner eigenen Überraschung, it happened much faster. Ging das viel schneller. Another dream, it was just a dream. Ein weiterer Traum ist, that I would one day just teach people the Bible. Dass ich eines Tages anderen Menschen über die Bibel lernen werde. I used to go to Bible studies and just think, oh, I would love to be up there. This is kind of boring, but I would love to be up there and just telling people all I know. Und ich habe mir bei Bibelstunden gedacht, oder Bibelrunden gedacht, hey, das ist zwar langweilig, aber ich würde gerne irgendwann mal da oben stehen und anderen Leuten alles über die Bibel erzählen, das ich weiß. And then it happened. Und dann ist das passiert. I had a dream one day that I would love to go to Russia and just tell hundreds of young people about what I know about Jesus. Und dann war ein weiterer Traum, dass ich irgendwann mal nach Russland gehen würde und hunderten von jungen Leuten alles erzähle, was ich über Jesus weiß. It wasn't even a vision, it was just a dream. Das war nicht einmal eine Vision, das war einfach nur ein Traum. And then there I was standing in front of 300 Russians. Und dann war ich dort und stand vor 300 jungen Russen. I thought, how did this happen? Und ich habe mir gedacht, wie ist das passiert? I have no idea how ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. A dream to one day be in Africa. Ich hatte den Traum, eines Tages nach Afrika zu gehen. One day have a building. Eines Tages ein Gebäude zu haben. I remember being in a church and listening to the preacher and looking at his stage. Und ich habe mir gedacht, wie ich in der Gemeinde war und den Prediger betrachtet habe und die Bühne angeschaut habe. I thought, that would be cool to have your own stage. Es wäre toll, seine eigene Bühne zu haben. Well, I have my own stage. Jetzt habe ich meine eigene Bühne. And you know, and these thoughts just kind of go through your heart and mind, and they're just kind of there, and they bring you joy. Gedanken, die gehen dir durch den Kopf und durch dein Herz, und sie bringen dir irgendwie Freude. And you realize if you just continue with God, und du erkennst, wenn du weitergehst mit Gott, He adds them. Dann fügt er dir noch Sachen hinzu. And many things that I was dreaming, und viele Dinge, von denen ich geträumt suddenly habe, I look back and it's already passed. Dass ich dann irgendwann zurückschaue und merke, dass es schon passiert. Because God brings it to pass. Weil Gott macht, dass es passiert. I want you to look at another verse. Ich möchte, dass wir uns noch einen Vers anschauen. What is a profit a man if he gains the whole world and loses himself? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre? I don't want to have a dream. Ich möchte keinen Traum haben. To gain this world. Um diese ganze Welt zu gewinnen. What would it profit me? Was würde es mir bringen? I want to have a dream. Ich möchte einen Traum haben. In whatever I do, to be a blessing. Dass ich ein Segen bin, in egal was ich mache. Father, you decide what you want me to do. Vater, du entscheidest, was ich machen soll. 1 Corinthians 12. You have the Holy Spirit is deciding what my place is. 1. Korinther 12. Der Heilige Geist entscheidet, wo ich hingehöre. I want to follow you with all my heart. That's my dream. Ich möchte dir mit meinem ganzen Herzen folgen. Das ist mein Traum. The greatest dream I have of all. Und der allergrößte Traum, den ich habe. This is the dream of all dreams. Der Traum aller Träume. I don't know if it'll ever happen. Keine Ahnung, ob das jemals passieren wird. I don't assume it will happen. Aber ich nehme es an, dass es passieren my wird. Greatest dream mein größter Traum is to one day, eines Tages, possibly, möglicherweise, by his grace, durch seine Gnade, hear the words, dass ich diese Worte höre. Well done. Gut gemacht. It's a dream. Das ist ein Traum. It's not something you take selbstverständlich. It's not something. Das ist nichts, was du selbstverständlich ansiehst. To hear the words from Jesus, well done. Dass du die Worte von Jesus hörst, gut gemacht. Wow. Wow. Wow. That's a dream. Das ist ein Traum. Wow. Can I drink the cup? Kann ich den Becher trinken? Can I pay the price? Kann ich den Preis zahlen? Do I have the courage? Habe ich den Mut dazu? Do I have the perseverance? Habe ich das Durchhaltevermögen dafür? Do I have the faith? Den Glauben dafür? Do I trust him? Vertraue ich ihm genug? Am I willing to give my life over to him? Bin ich willens, dass ich ihm mein Leben anvertraue? That he would work deep in me? Dass er wirklich tief in mir arbeitet? Sometimes I think I don't. Und manchmal denke ich, das habe ich alles nicht. But by his grace, maybe. Aber durch seine Gnade by his vielleicht. Grace, I will finish the course even better than the way I started it. Vielleicht werde ich irgendwann den Lauf besser vollenden, als ich ihn begonnen habe. My hope is that there are things I don't know about God yet. Und meine Hoffnung ist, dass es Dinge gibt über Gott, die ich noch nicht weiß. That he will work in me. Dass die er in mir wirken wird. I want to Okay. So my first point is, mein erster Punkt ist, that we need to line up our dream with his dream. Dass wir unsere Träume in eine Linie mit seinen Träumen bringen müssen. We look at the cross. Wir betrachten das Kreuz. And we see the dream of Jesus. Und sehen den Traum von Jesus. To give himself a blessing. Dass er sich selbst gibt, um ein Segen zu sein. And our dream, we want our dreams to be eternal. Und wir wollen, dass unsere Träume ewigen Bestand haben. What is the sense of having a great dream and it end when I die? Was ist der Sinn davon, einen großartigen Traum zu haben und der hört dann auf, wenn ich sterbe? We want our time on earth to be the very, very beginning of our dream. Wir wollen, dass unsere Zeit hier auf der Erde nur der Anfang ist von unserem Traum. Jesus said, if you suffer with me, you'll reign with me. Und Jesus hat gesagt, wenn du mit mir leidest, dann wirst du mit mir regieren. And we're talking about all of eternity. Und wir reden dann darüber, über die ganze Ewigkeit. So I want to dream an eternal dream. Und ich möchte einen ewigen Traum leben. That means whatever I do, das bedeutet, was auch immer ich tue, I want to do it to the glory of God. Ich möchte es zur Herrlichkeit Gottes tun. By his grace. Durch seine Gnade. I want to show you a photo of somebody in slide 9. Ich möchte euch das Foto von jemandem zeigen. Slide 7. Do you know this man? Kennt ihr diesen Mann? I didn't know this man until this week. Bis zu dieser Woche kannte ich diesen Mann nicht. His name is Benjamin Watson. Sein Name ist Benjamin Watson. And if you've heard what is happening in America. Und wenn ihr von den Ereignissen in Amerika gehört habt. I've been watching the news every day. Also ich habe mir dort die Nachrichten jeden Tag angesehen. About the Ferguson crisis. Über diese Krise in Ferguson. The shooting of the young man, the young black man by the white police officer. Der junge farbige Mann, der erschossen wurde von den weißen Polizeibeamten. And then the choking of the big black man by the white policeman. Und dann wieder einer Mann in den Würgegriff genommen wurde, wieder ein farbiger Mann von weißen Polizisten. The black man. der farbige Mann von den weißen Polizisten. Ja. And watching the news and watching everything happening in Ferguson and in New York. Und ich habe mir all diese Dinge angeschaut, die Nachrichten, was in Ferguson passiert und in New York passiert. And listening to all the sides and everything possible. Und habe mir beide Seiten angehört und alles, was darüber berichtet wurde. And kept asking my brother-in-law, so what is the issue? What is the issue? Und ich habe meinen Schwager gefragt, was ist das Problem dabei? Was ist das Problem dabei? Well, one thing is for sure. Eines ist sicher. You have white policemen. Du hast weiße Polizisten. Who should not be policemen. Die keine Polizisten sein sollten. They are white extremists. Sind weiße Extremisten und auch teilweise Rassisten. It's a small percentage, but they are there. Es ist nur ein kleiner Prozentanteil, aber es gibt sie. And then you have people who are waiting to riot no matter what. Und dann gibt es Leute, die einfach gerne einen Aufstand machen, egal aus welchem Grund. So in between this is just a big mess. Und zwischen diesen beiden Gruppen gibt es diese große Unordnung. And this man Benjamin Watson is a Christian. Und dieser Mann Benjamin Watson ist ein Christ. He plays professional football. Er ist Profifußballspieler. And on his Facebook he made a statement. Und auf seiner Facebook-Seite hat er folgende Aussage geschrieben. I shortened it so just to give you an idea of what he said. Und ich habe sie zusammengekürzt, damit er einfach nur die Idee davon bekommt. And his statement has gone now around the world. Und dieses Statement, das er geschrieben hat, das geht um die ganze Welt. I'll just read some of it. Ich möchte ein bisschen was davon vorlesen. This is Benjamin Watson. Das ist von Benjamin Watson. I am angry because of the stories of injustice. Ich bin wütend wegen den Berichten über Unrecht. Seem to be continuing before our very eyes. Nicht aufhören direkt vor unseren Augen. I'm frustrated because pop culture, music and movies glorify these types of police. Ich bin frustriert, weil die Popkultur, Musik und Filme diese Art von Polizei verherrlichen. I am fearful because I could still be looked upon as a threat to those who don't know me. Ich habe die Befürchtung, weil ich immer noch als eine Bedrohung von denen betrachtet werden könnte, von denen, die mich nicht kennen. I am embarrassed because of the looting and violent protests. Ich bin beschämt wegen der Plünderungen und den gewalttätigen Protesten. I am sad because another young life was lost from his family. Ich bin traurig, weil eine Familie ein weiteres junges Menschenleben verloren hat. I am sympathetic because I wasn't there, so I don't know exactly what happened. Und ich habe Verständnis, weil ich nicht da war und so nicht weiß, was wirklich geschehen ist. I'm offended because of the insulting comments. Ich bin verletzt wegen der Schmähungen in den Kommentaren. I'm confused because I don't know why it's so hard to obey a policeman. Ich bin verwirrt, weil ich jetzt nicht weiß, warum es so schwer ist, einem Polizisten Gehorsam zu leisten. I'm introspective because sometimes I want to take our side without looking at the facts. Ich bin innerlich sehr mit mir beschäftigt, weil ich manchmal einfach für unsere Seite Partei ergreifen möchte, ohne mir die Fakten angeschaut zu haben. I'm hopeless because I've lived long enough to expect things like this to continue. Ich verliere die Hoffnung, weil ich schon lange genug lebe und daher erwarte, dass solche Dinge auch weiter passieren können. I'm hopeful because I know that while we still have the race issue in America, we enjoy a much different normal than those of our parents and grandparents. Ich bin voll Hoffnung, weil während wir immer noch Probleme mit Rassismus in Amerika, wir doch einen ganz anderen moralischen Standard als unsere Eltern oder Großeltern genießen. I'm encouraged because ultimately the problem is not a skin problem, but a sin problem. Ich bin ermutigt, weil letztendlich ist das Problem kein Problem der Hautfarbe, sondern ein Problem der Sünde. Sin is the reason we rebel against authority. Sünde ist der Grund, warum wir gegen Autorität rebellieren. Sin is the reason we abuse our authority. Und Sünde ist die Ursache, warum wir unsere Autorität missbrauchen. Sin is the reason we are racist. Sünde ist die Ursache, warum wir rassistisch sind. Prejudiced and lie to cover for our own. Gegen andere Vorurteile haben und lügen, um unsere eigene Person zu decken. Sin is the reason we riot, loot and burn. Sünde ist die Ursache, warum wir randalieren, plündern und in Brand stecken. But I am encouraged because God has provided a solution for sin through his son Jesus. Aber ich bin ermutigt, weil Gott eine Lösung für Sünde geschenkt hat durch seinen Sohn Jesus. And with it a transformed heart and mind. Und damit auch die Möglichkeit einer Verwandlung im Herzen und Verstand. One that's capable of looking past the outward and seeing what's truly important in every human being. Einer, der in der Lage ist, über das Äußerliche hinauszuschauen, um zu sehen, was in jedem Menschen wirklich wichtig ist. The cure for these tragedies is not education or exposure. Das Heilmittel für diese Tragödien ist nicht Bildung und der rechte Umgang. It's the gospel. Es ist das Evangelium. So finally I'm encouraged because the gospel gives mankind hope. Schließlich bin ich ermutigt, weil das Evangelium der Menschheit Hoffnung bringt. And this is a dream. Das ist ein Traum. This is a moment. Das ist ein Moment, that God gave him, den Gott ihm gegeben hat, to impact, um einen Einfluss auszuüben. And that needs to be so much a part of our heart. Und das muss so sehr Teil von unserem Herzen sein. And our moment will come where this is my moment to have impact. Und unser Moment, unsere Zeit wird kommen, wo wir einen Einfluss ausüben können. And he said that God gave him these words to write out. Gesagt, Gott hat ihm diese Worte gegeben, dass er sie niederschreibt. I'll just watch, give a little video just about him. Ich möchte euch ein kleines Video von ihm zeigen, that I put together last night. Das ich gestern zusammengestellt habe. Are you ready with that? Snap. Here's the blitz. Rolls to the right. Fires to the right. It is intercepted in the end zone. Up to 10, 15, 20, 25, 30. Left sideline, 35, 40. Heading all the way down the sideline. Foot race. Bailey stepped out of a tackle. Champ Bailey, 30, 20, 15, 10, 5. Did he get there? He's hit out of bounds, I think, at the one. Ben Watson shows the hustle. Doesn't give up on the play. Something my college coach used to tell me was that stuff like that doesn't take a whole bunch of talent. It's just effort. What's happening? Damn, I didn't see that. I don't know what, but he hawked that ball. What they said? 84 hit him. 84? Tight end? I'm running for a long time. That's what I'm thinking. You don't know if you ever had a helmet on, but when you're running full speed with a helmet on, this is all you see. Everything's just bobbling, right? The helmet's bouncing. I remember looking up in the stands and seeing all the Denver fans going crazy. Saw Kevin Falk try to get him. He stepped out of a tackle by Kevin Falk. Then I ran to the ref. It was a point where it kind of turned into like a challenge for me. Kind of like, let's see how fast I can run. Let's see if I can get this guy. I was surprised by the time I got to him because I thought his boys would have tried to pick me up. I think they were tired too. So they just let me run past. Looking at pictures of it, I don't even think he saw me. I don't think that Champ Bailey felt like Watson was even in the picture. That's one of those plays that we'll remember the rest of our lives because I don't think anyone would have given him a shot. And now a professional football player takes to Facebook to express his wide range of emotions in the aftermath of the Ferguson grand jury decision. Going forward, how do you think that we start to begin to heal from Ferguson? Well, I think the number one thing is just to acknowledge your feelings. You know, initially I was angry as a black man, knowing the history of this country, knowing the things that we've gone through, I was angry. And I think that is that's a correct response. Past that, you understand that, hey, I don't know everything that happened. I wasn't there. There may be things that I don't know. Mm-hmm. Past that, I'm embarrassed at certain things about how some people reacted to the decision not to prosecute. I mean, there's so many different layers, but ultimately, I said in the end of my post, I said that I really believe that this is a sin problem, that we all have the propensity to be prideful. We have the propensity to be racist. We all have the propensity to point fingers at people, to lie, to cheat, to do all those things. And so until we are able to deal with that sin through the blood of Christ, I don't think there's any moving forward because education isn't always the answer. Mm-hmm. When I asked who are the leaders to heal us, I think you're doing just that. So thank you so much for your time. Thank you. Thanks for having me. So until we are able to deal with that sin through the blood of Christ, I don't think there is any moving forward. Also solange wir nicht dazu in der Lage sind, mit dieser Sünde umzugehen, we're not moving forward. Werden wir keine Fortschritte machen. Yeah. Amazing. Das ist wirklich erstaunlich. All of us want to impact. It should be a dream in all of our hearts. Jeder von uns will einen Einfluss ausüben. Zumindest sollte jeder diesen Traum in seinem Herzen haben. On our tombstone, there will be a little dash between the day we were born and the day we die. Auf unserem Grabstein ist so ein kleiner Bindestrich zwischen unserem Geburtsdatum und unserem Sterbedatum. And that little dash was my life. Und dieser kleine Bindestrich war mein Leben. What am I going to do when that little dash? Und was will ich machen mit diesem kleinen Bindestrich? What is my dream? Was ist mein Traum? It better be something that goes into eternity. Es sollte besser etwas sein, was wirklich Ewigkeitswert hat. Because I don't want to die and leave my dream behind. Weil ich möchte nicht sterben und meinen Traum zurücklassen müssen. I want to die and go into my dream. Ich möchte sterben und in meinen Traum hineingehen. Jesus said, send your treasures ahead of yourself. Jesus hat gesagt, schick deine Schätze vor dir voraus. Put your treasures in heaven. Also leg dir Schätze im Himmel an. Paul said, what is my hope? Paulus hat gefragt, was ist meine Hoffnung? What is my joy? Was ist meine Freude? But is it not you in the presence of the Lord? Seid das nicht ihr in der Gegenwart des Herrn? Whatever my circumstance, was auch immer meine Umstände oder Situationen sind. It will never affect my dream. Es wird niemals einen Einfluss auf meinen Traum haben. If my dream is to be a blessing to God and others. Wenn mein Traum es ist, ein Segen für Gott und für andere zu sein. And I'm looking for opportunity. Und ich suche nach Gelegenheiten. And all of us will have that opportunity to some degree somewhere. Und alle von uns werden diese Gelegenheit oder Möglichkeit irgendwann bis zu einem gewissen Grad haben. To speak out for the Lord. Dass wir für den Herrn eintreten können. On your job, in your family, somewhere. In deinem Arbeitsbereich oder in deiner Familie irgendwo. Like the testimony we heard from Dario. So wie das Zeugnis, das wir von Dario gehört haben. God is putting dreams in our hearts. Gott gibt uns Träume in unser Herz. We can dream our dreams. Wir können unsere Träume träumen. Tim Tebow, we know him. Haben von Tim Tebow gehört. The famous football player. Dieser ganz bekannte, berühmte Footballspieler. Who kept putting Bible verses under his eyes. Schreibt sich Bibelverse unter seine Augen. He reached millions and millions of people. Und er erreicht Millionen und Abermillionen von Menschen. He had John 3:16 under his eyes. Er hatte Johannes 3:16 unter seine Augen geschrieben. In a championship game in college. In einem Championship-Spiel im College. And 93 million people went to Google to find out what John 3:16 meant. Und 93 Millionen Menschen haben bei Google gesucht, was Johannes 3:16 bedeutet. His dream was to be a professional football player. Sein Traum war es, ein professioneller Footballspieler zu sein. But he's not one. Aber er ist keiner geworden. He just wasn't good enough. Er war nicht gut genug. But that wasn't his highest dream. Aber das war nicht sein größter Traum. His highest dream was to manifest Jesus. Sein größter Traum war, Jesus zu manifestieren. And he's doing that. Und das tut er. Everywhere he goes. Überall, wo er hingeht. So let's pray this morning. Lasst uns heute Morgen beten. For the dreams that are in your heart. Für die Träume in euren Herzen. For where God is leading you. Und wo Gott euch hinführen wird. Through his supernatural hand. Durch seine übernatürliche Hand. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe you're here this morning and you've never given your life to Jesus. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Your eternal dream has not yet started. Und dein ewiger Traum hat noch nicht einmal begonnen. It begins by giving your life to God. Er beginnt dann, wenn du dein Leben Gott gibst. God is offering eternal life as a gift through Jesus. Gott bietet dir das ewige Leben an als ein Geschenk durch seinen Sohn Jesus. You can receive it. Und du kannst das annehmen. And God will step into your life. Und Gott wird in dein Leben hineintreten. And he will open your eyes and your heart. Er wird deine Augen und dein Herz öffnen. And your mind. Und deinen Verstand. And he will give you eternal perspective. Und er gibt dir eine ewige Perspektive, a living hope. Eine lebendige Hoffnung. And joy unspeakable. Und unaussprechliche Freude. And the deep sense that you are his child. Und diesen tiefen Sinn in dir, dass du sein Kind bist. So pray with me. Also bete mit mir. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Be my Savior. Sei mein Retter. Be my Lord. Sei mein Herr. Jesus, forgive me. Jesus, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Show yourself to me. Zeige dich mir. I want to be your disciple. Ich möchte dein Jünger sein. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. I want to share your dream. Ich möchte deinen Traum teilen. For all of eternity. Für die ganze Ewigkeit. I want to be a part of it. Ich möchte ein Teil davon sein. Father, we thank you for the dreams that you have placed in our hearts. Vater, ich danke dir für die Träume, die du in unser Herz gegeben hast. And Father, I want to pray for those here who might be discouraged because they haven't seen those dreams come to pass. Und Vater, ich möchte für diejenigen beten, die vielleicht entmutigt sind, weil sie noch nicht gesehen haben, wie ihre Träume Wahrheit werden. God says, you are not hidden. Your way is not hidden from me. Gott sagt, dass dein Weg ist nicht von mir verborgen. I haven't forgotten. Ich habe dich nicht vergessen. And what I start, I will also finish. Und was ich beginne, werde ich auch vollenden. And maybe you will be like Queen Esther. Und vielleicht wirst du so sein wie die Königin Esther. Who was just an unknown girl, Jewish girl. Die ein unbekanntes jüdisches Mädchen oder junge Frau war. Who became queen of a great empire. Die Königin eines großen Königreichs wurde. The Persian Empire. Des Persischen Reiches. And she came to that place by God's sovereign hand. Und sie kam an ihren Platz durch Gottes souveräne Hand. And then she had this incredible challenge placed in front of her. Und dann lag da diese unglaubliche Herausforderung vor ihr. Where she could reveal her identity as a Jew. Wo sie ihre Identität offenbaren kann als Jüdin. To the king. Dem König gegenüber. And perhaps suffer death. Und vielleicht mit dem Tode dafür bestraft werden würde. Or she could go into the king and ask for mercy for her and for her people. Oder sie könnte den König aufsuchen und um Barmherzigkeit bitten für sich selbst und ihr Volk. And her cousin said to her these famous words. Und ihr Cousin hat ihr diese folgenden berühmten Worte gesagt. Perhaps you were God put you there for such a time as this. Möglicherweise hat Gott dich zur Königin ernannt für eine Zeit wie diese. And I believe there are people here who God is saying that to, that I'm going to put you someplace for such a time as this. You won't know when it's going to be, but it's going to happen. Und vielleicht sind, oder ich glaube, dass viele da sind, wo Gott sagt, ich habe dich so für eine bestimmte Zeit wie diese an diesen Ort geführt. And that because of your decision to honor him, und wegen deiner Entscheidung, dass du ihn ehren willst, lives will be changed, lives will be saved. Werden Leben verändert und Leben gerettet. But imagine Esther was just faithful in the little things. Aber stell dir vor, Esther war treu in diesen kleinen Dingen. And God promises that. Und Gott verspricht ihr das oder verheißt ihr das. Be faithful in the small things and I will give you greater things. Sei treu in den kleinen Dingen und ich werde dich über größere Dinge setzen. So I want to encourage you, don't be discouraged and don't get weary of being faithful in the small things. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du nicht enttäuscht sein sollst und werde auch nicht müde davon, treu in den kleinen Dingen zu sein. Because if you're faithful in those things, God will give you greater responsibilities and he will bring those dreams to pass. Und wegen deiner Treue wird Gott dir größere Verantwortungen geben und er wird dafür sorgen, dass deine Träume wahr werden. And in the time of preparation is where he purifies those dreams. Und in der Zeit der Vorbereitung, da reinigt er diese Träume. So that everything that comes from our own ambition is purified away. Damit all das, was aus unserem eigenen Willen herauskommt, weggereinigt wird. And all that's left is his desire. Und alles, was übrig bleibt, ist sein Verlangen, sein Wille. So don't give up. Also gib nicht auf. Keep praying for your loved ones. Bete für deine Lieben. Keep praying for your children. Bete für deine Kinder. Keep praying for the job that you want, the dream job. Bete für deinen Traumjob. Pray those things not for yourself, but for others. Aber bete nicht für dich selbst, sondern für andere. Pray those things that you may have an impact on others, just like these professional football players. Bete für diese Dinge, damit du einen Einfluss auf andere haben wirst, wie diese Footballspieler. God has given them a platform so that they can tell the world about him. Gott hat ihnen diese Plattform oder Bühne gegeben, damit sie anderen von ihm erzählen können. And maybe your platform is with your children at home. Und vielleicht ist deine Plattform deine Kinder bei dir zu Hause. Give them Jesus. Gib ihnen Jesus. Maybe your platform is at your workplace. Oder vielleicht ist deine Plattform dein Arbeitsplatz. Do your best, work hard, be an example. Mach das Beste, arbeite schwer und sei ein Beispiel. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That you desire the very best for us. Dass du das Allerbeste für uns willst. And that we ask that our dreams would align with your dreams. Und wir beten, dass unsere Träume mit deinen Träumen übereinstimmen.